1. Die uns diese Dienst durch Gottes Barmherzigkeit anbetraut wird, verlieren wir nicht den Mut und lassen uns nicht entmutigen. 2. Wir haben uns von schandlichen Heimlichkeiten distanziert und versichten auf List oder die Verfälschung von Gottes Wort, stattdessen empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor Gott durch die feine Verkündigung der Wahrheit. 3. Sollte unsere Botschaft dennoch verborgen sein, so ist es eine für diejenigen Verhalt, die dem Verderben entgegengehen. 4. Der Gott dieser Weltsicht hat den Verstand der Ungläubigen verblendet, damit es den hellen Glanz des Evangeliums nicht sehen, das die Herrlichkeit von Christus widerspiegelt, welche das Ebenbild Gottes ist. 5. Wir verkündigen nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, worin wir uns selbst lediglich als ihr Diener im Jesu Willen betrachten. 6. Den Gott, der einst befahl, das Licht aus der Finsternis lüchten soll, hat uns hier hersehen erlüchtet, damit wir die Erkenntnis der gottlichen Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi verbreiten. 7. Wir tragen diesen kostbaren Schatz jedoch in zerbrechlichen Gefassen aus tun, damit deutlich wird, dass die überragend Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst stammt. 8. Wir werden von allen Seiten bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt, wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln dennoch nicht. 9. Obwohl wir verfolgt werden, fühlen wir uns nicht verlassen, wir werden zwar niedergestreckt, aber wir gehen dabei nicht zugrund. 10. Wir tragen beständig das Sterben Jesu in unserem eigenen Körper, damit im Gegenzug auch das Leben Jesu in unserem Leib sichtbar wird. 11. Während wir leben, werden wir ständig dem Tod preisgegeben, weil wir uns zu Jesus bekennen, damit sein Leben auch in unserem sterblichen Wesen offenbar wird. 12. Infolgedessen wirkt der Tod in uns, während in uns das Leben wirksam ist. 13. Die wir jedoch denselben Geist des Glaubens besitzen, von dem geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so reden auch wir aus dieser Überzeugung heraus. 14. Wir wissen gewiss, dass derjenige, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns gemeinsam mit Jesus auferwecken und uns zusammen mit ihm vor sich stellen wird. 15. All dies geschieht zu ihrem Nutzen, damit deine durch die Danksagung weiler Menschen immer reicher wird und so die Herrlichkeit Gottes mehrt. 16. Aus diesem Grund werden wir nicht mutlos, auch wenn unser äußerer Mensch verfolgt, so wird unser inneres Wesen doch Tag für Tag erneuert. 17. Denn unser gegenwärtig Bedrängnis, deiner leichten Vorübergehend ist, bewirkt für uns ein Uige Herrlichkeit, deren Gewicht Elvorstellungen übertrifft. 18. Die Schalbrichten wir unseren Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, das Sichtbare verganglich ist, worin das Unsichtbare uig best und hat.